Hosen gerade und die Muskeln hart wie Stahl. Der Blick nur nach vorne, wer die Wahl hat, hat die Qual. Sieh dich um und du bist allein. Allein auf deinem Trip und überhaupt ein armes Schwein. Schaffen, Schweiß und Mühe und Plagen sind für dich nicht nachzufragen. Zweierlei kommt dir nicht in den Sinn, du sagst, ich hab keine Zeit, denn zu sein, der ich bin, und keinen Bock für den nächsten Schritt, den du ohnehin tust aus lauter Angst vor deinem Glück. Nicht verzagen, weiter streben, und du glaubst, das nennt sich Leben. Oh, du hast die Augen voller Sandmann, du siehst keinen Weg. Yeah, nimm dein Leben in die Hand, Mann, spür nach, wohin es geht. Oh, du hast die Augen voller Sand, Mann. Laufen, rennen, immer weiter hast du gelernt, doch es gibt dir leider nicht die Kraft und die Freude und den Mut, das zu tun, was das Kind in dir gern tut. Hör ihm zu und entscheid dich dann, diese Sensibilität macht dich erst zum wahren Mann. Leise, weise, hör gut zu, was dein Herz dir sagt, das bist auch du. Oh, hast die Augen voller Sand, Mann, siehst keinen Weg. Yeah, nimm dein Leben in die Hand, Mann, spür nach, wohin es geht. Oh, hast die Augen voller Sand, Mann, es ist keinen Weg. Leise, weise, hör gut zu, was dein Herz dir sagt, das bist auch du. Du hast die Augen voller Sand, Mann. Nimm dein Leben in die Hand, Mann. Dann bist es richtig interessant, Mann. Befreie die Augen von dem Sand, Mann.